Kapitel 71. Vera ruft: Ich habe den Eingang gefunden. Marco, Daniel und Kanoko rufen: Wirklich? Sie stehen auf und kommen. Hier! Vera zeigt auf den Ring. Sie öffnet die Tür. Die Tür quietscht. Hinter der Tür ist es schwarz. Total schwarz. Kapitel 72. Vera hebt die Lampe. Nichts. Ich kann nichts sehen. Alles ist schwarz. Ich gehe rein, sagt Daniel. Nein, sagt Vera. Ich gehe zuerst. Kapitel 73. Vera geht in das Fass. Die anderen warten. Plötzlich sagt Vera mit Panik in der Stimme: Mein Gott, hier ist ein Mann! Was? Schreien die anderen. Der Mann hat rote Augen. Er sieht brutal aus. Daniel ruft: Ich komme rein. Aber Kanoko hält ihn fest. Nein, warte. Vera ruft: Der Mann ist total aggressiv. Er kommt auf mich zu. Nein, ruft Marco und geht schnell weg vom Fass. Kapitel 74. Plötzlich ist Veras Stimme ganz laut. Der Mann hat ein Schwert. Das Schwert ist voller Blut. Daniel nimmt Kanokos Hände. Lass mich, ich muss rein. Vera schreit. Der Mann hebt das Schwert. Das Blut tropft. Daniel will in das Fass hineinrennen. Kanoko läuft hinter ihm her. In diesem Moment schreit Vera: Der Mann hat ein großes Z auf der Brust. Z wie Zorro. Einen Moment sind alle still. Dann ruft Daniel: Du spinnst. Vera kommt zur Tür und lacht. Es war ein Witz. Ihr könnt reinkommen. Mann, sagt Marco. Ich hätte fast eine Herzattacke bekommen. Kanokos Gesicht ist ganz weiß. Aber sie lacht auch und sagt zu Vera: Du bist eine gute Schauspielerin. Kapitel 75. Die drei kommen in das Fass. Aber auch sie sehen nichts. Alles schwarz. Kommt, sagt Vera. Wir gehen ein paar Meter. Die vier gehen. Plötzlich stehen sie vor einer Wand. Die Wand ist total schwarz. Aha, sagt Vera. Die Wände sind schwarz. Vom Wein und vom Alkohol. Deshalb sehen wir nichts. Kapitel 76. Daniel sagt: Aber etwas muss in dem Fass sein. Wo ist das Geheimnis der Philosophie? Gehen wir in die andere Richtung, sagt Kanoko. Die vier gehen. Dann stehen sie wieder vor einer schwarzen Wand. Vera hebt die Lampe. Nichts. Absolut nichts. Hier ist nichts, sagt Marco. Der alte Mann hat uns verarscht. Die vier stehen still. Sie sehen nichts und sie sagen nichts. Kapitel 77. Plötzlich sagt Daniel: Ich verstehe. Das ist das Geheimnis der Philosophie. Bist du blöd? Fragt Marco. Hier ist nichts. Genau, sagt Daniel. Wie genau? Genau das ist das Geheimnis der Philosophie. Was? Kapitel 78. Daniel sagt: Ich erkläre es euch. Die Menschen möchten die Welt verstehen. Sie suchen eine Idee. Und jede Generation hat eine neue Idee. Aber jede neue Idee ist auch nur eine Projektion auf die Welt. Denn die Welt ist total kompliziert und komplex. Daniel hebt die Hand. Und das symbolisiert das schwarze Nichts in dem Fass. Das Heidelberger Fass ist ein historischer Ort der Philosophie. Kanoko sieht Daniel mit großen Augen an. Das hast du schön gesagt, Daniel. Kapitel 79. Daniel spricht weiter. Das schwarze Nichts sagt mir, arbeite an deiner Philosophie der Romantik. Es ist die Philosophie einer neuen Generation. Und in 30 oder 40 Jahren kommen wieder ein paar Studenten in das Fass. Und es gibt wieder eine neue Philosophie. Kapitel 80. So ein Quatsch, ruft Marco. Hier ist nichts, Daniel. Nichts. Deine Philosophie ist ein Phantom. Kanoko sagt, es gibt Leute, die verstehen, und es gibt Leute, die nicht verstehen. Das Fass ist ein mystischer Ort. Bullshit. Marco ist wütend. Wenn ich viel Geld habe, kaufe ich das Fass. Ich stelle es neben mein Haus und dann parke ich meinen Porsche in dem Fass. Das ist dann moderne Philosophie.